In diesem Lehrfilm lernen Sie, wie Sie bei Ihrem Patienten korrekt Blut abnehmen. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur heutigen Vorlesung, die uns in die Religionsethnologie einführen wird. So hören sich Online-Vorlesungen an. Manche Seminare sind nur hörbar, andere bieten auch Videos und Folien an. All das kostenlos, ohne Studiengebühren, ohne Einschreibung. Zu finden sind diese Vorlesungen im Internet. Der Haken daran, man muss sich erst die Software iTunes herunterladen, um die Inhalte sehen zu können. Diese Software der Firma Apple ist allerdings kostenlos und läuft auf Windows-Rechnern gleichermaßen. Tausende von Vorlesungen sind auf dieser Plattform zu finden, die meisten davon von amerikanischen Elite-Universitäten. Aber auch vier deutsche Universitäten sind neuerdings bei iTunes U, das U steht für University, dabei. Die LMU München, die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und das Hasso-Plattner-Institut für Software-Systemtechnik an der Universität Potsdam. Die Inhalte bleiben auf den Servern der Universität. Bei iTunes werden sie lediglich verlinkt. Armin Rubner von der LMU München. Also wir haben am Starttag zwischen 10 Uhr und 16 Uhr Nachmittag über 2 Terabyte ausgeliefert. Im Moment sind es über 5 Terabyte. Also das ist auch schon am Rechenzentrum aufgefallen, dass also unser Durchsatz von 0 auf 100 sehr, sehr heftig gestiegen ist. Was kann ich denn nun vom Wohnzimmer aus mitstudieren? Eigentlich alles. Von chirurgischen Nähtechniken bis japanischen Schriftzeichen. Von der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung um Martin Luther King bis hin zu mathematischen Grundlagen. Unterteilt werden die Inhalte in verschiedene Kategorien und dazu gibt es meist noch die in der Vorlesung gezeigten Folien oder oft sogar Studienmaterial, das man als PDF herunterladen kann. Die LMU München stellt zudem alle derzeit digitalisierten Dissertationen ihrer Studenten online. Einige tausend sind es bereits. Für die Pressesprecherin der LMU, Luise Dirscherl, ist der Vorteil für Studenten klar. Ich glaube, dass die ganzen Angebote nur eine Ergänzung sein können und sie sollen vor allen Dingen nur eine Ergänzung sein. Wir stellen uns das so vor, wenn jemand in der Prüfungsvorbereitung steckt, kann er sich die Vorlesung nochmal anhören, kann nochmal auch beim Gehen sozusagen memorieren, kann viele Dinge damit machen, die er sonst nicht mitmachen könnte. Das ist, glaube ich, der entscheidende Vorteil. Aber auch Nichtstudenten können und sollten aus dieser kostenlosen Wissensquelle schöpfen. Mehr hierzu unter apple.com/iTunesU.